Was wollen wir? Es ist das Recht eines jeden Staates bzw. einer jeden Gesellschaft, selbst zu entscheiden, wen sie in ihr Staatsgebiet bzw. in ihre Gesellschaft aufnehmen wollen, und sie haben das Recht, dabei auf die Wahrung der Kultur und der Traditionen ihres Landes zu achten. Einwanderungsländer wie die USA, Kanada und Australien haben dieses Recht stets wahrgenommen und die Einwanderung immer wieder nach regionaler und kultureller Herkunft sowie nach Qualifikation gesteuert. Das war und das ist ihr gutes Recht. Auch in Deutschland und Europa sind solche Überlegungen legitim und sie werden ja auch zunehmend angestellt. Dabei kommt man um Urteile nicht herum und es wäre auch ganz falsch, ihnen auszuweichen. Diese Urteile, denen man nicht ausweichen kann und nicht ausweichen darf, betreffen sowohl die Anforderungen, die wir an die Integrationsfähigkeit und die Integrationsbereitschaft von Migranten stellen, als auch die Frage, wen wir überhaupt als Migranten akzeptieren wollen. Für mich ist es wichtig, dass Europa seine kulturelle Identität als europäisches Abendland und Deutschland seine als Land mit deutscher Sprache wahrt, als Land in Europa, vereint mit den umgebenden Franzosen, Niederländern, Dänen, Polen und anderen, aber doch mit deutscher Tradition. Dieses Europa der Vaterländer ist säkular, demokratisch und achtet die Menschenrechte. Soweit Immigration stattfindet, sollten die Migranten zu diesem Profil passen bzw. sich im Zuge der Integration anpassen. Ich möchte, dass auch meine Urenkel in 100 Jahren noch in Deutschland leben können, wenn sie dies wollen. Ich möchte nicht, dass das Land meiner Enkel und Urenkel zu großen Teilen muslimisch ist, dass dort über weite Strecken Türkisch und Arabisch gesprochen wird, die Frauen ein Kopftuch tragen und der Tagesrhythmus vom Ruf der Muezzine bestimmt wird. Wenn ich das erleben will, kann ich eine Urlaubsreise ins Morgenland buchen. Zum Deutschland und Europa der Zukunft gehört selbstverständlich Religionsfreiheit, und wenn die Imame der Zukunft die autochthonen Deutschen und Europäer zum Islam bekehren, wird man das genauso wenig verhindern können, wie das Römische Reich die Ausbreitung des Christentums verhindern konnte. Aber das muss man abwarten. Ich möchte nicht, dass wir zu Fremden im eigenen Land werden, auch regional nicht. Der gefürchtete Rechtsradikalismus wird nicht dadurch gefördert, dass wir unsere legitimen Präferenzen klar äußern und das politische Handeln nach ihnen ausrichten, sondern dadurch, dass wir die Dinge schleifen lassen. In kleineren Ländern wie Holland, Belgien und Dänemark ist das Gefühl der Bedrohung bereits stärker als in Deutschland. Darum sind dort die Diskussionen schärfer, die Einwanderungsgesetze strenger, und rechtsnationale Strömungen haben stärker an Boden gewonnen.